Die Verständigung. Mann und Frau kennen aus ihren Herkunftsfamilien unterschiedliche Modelle oder Muster für die Paarbeziehung, sei es im Guten wie im Schlimmen. Daher müssen Mann und Frau, damit die Partnerschaft gelingt, die von ihren Eltern vorgegebenen Modelle prüfen, sich gegebenenfalls von alten Mustern lösen und neue für ihre Paarbeziehung finden. Dabei steht ihnen aber oft ein Gefühl der Unschuld oder Schuld im Weg. Denn wenn sie die ihnen vorgegebenen Muster übernehmen, haben sie, selbst wenn diese schlimm sind, ein Gefühl der Unschuld. Und wenn sie schlimme Muster lassen, haben sie, selbst wenn die neuen besser sind, ein Gefühl der Schuld. Das Gute und das Glück in ihrer Partnerschaft wird dann nur mit dieser Schuld erkauft.